gib mir dein Licht für mein Melatonin. Öffne den Vorhang, öffne die Augen. Alles scheint wie immer zu sein. Ich atme ein und dieselbe Luft wie du. Wer bin ich, wo bin ich hingekommen? Wer bin ich, was ist aus mir geworden? Es ist Zeit zum Start, mein Dauerlauf. Auf den Zähnen und Kreislauf schneller nochmal von vorne.